In einem kleinen abgelegenen Dorf lebte ein Pfarrer, dessen Namen niemand mehr zu flüstern wagte. Dieser Mann war nicht nur für seine Predigten bekannt, sondern auch für seine seltsamen und perversen Verhaltensweisen. Eines Nachts, als der Mond hoch am Himmel stand, zog sich der Pfarrer in seine Kammer zurück, um seinen kranken Gelüsten nachzugehen. Zuerst urinierte er absichtlich in seine Hose, genoss das warme Gefühl, das sich in seinem Schritt ausbreitete. Dann griff er zu den verbotenen Genüssen, die er heimlich in seinem Schrank aufbewahrte. Absinth, LSD und Kokain. Mit zitternden Händen mixte er sich einen Cocktail, der seine Sinne vernebelte und seine Wahrnehmung verzerrte. Die Welt um ihn herum begann sich zu drehen und er fühlte sich allmächtig und unbesiegbar. Plötzlich ergriff ihn ein unkontrollierbarer Drang und er stürmte kreischend und stöhnend durch die Kirche. Seine Schritte hallten durch das Gotteshaus und die Stille wurde von seinen unheimlichen Lauten durchbrochen. In einem Moment der Ekstase erreichte er den Altar, ließ seine Hose herunter und entleerte seinen Darm direkt auf das heilige Podest. Der Gestank verbreitete sich schnell, doch der Pfarrer war in seinem Rausch gefangen und spürte keine Scham. Als er mit seinem perversen Akt fertig war, griff er nach der Bibel, die neben ihm lag. Ohne zu zögern wischte er sich damit den Arsch ab, verteilte Kot auf den heiligen Seiten. Die Bibel, ein Symbol des Glaubens und der Moral, wurde nun zu einem Werkzeug seiner profanen Lust. Der Pfarrer, befriedigt und erschöpft, sank zu Boden, während die Kirche in einem Zustand des Chaos und der Entweihung zurückblieb. Niemand im Dorf ahnte, was in dieser Nacht geschehen war. Und der Pfarrer würde sein Geheimnis bis zu seinem letzten Atemzug hüten.